Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Tycho Brahe, dänischer Adliger und Astronom, war ein Vermittler zwischen Mittelalter und Neuzeit. Einer der Begründer der neuzeitlichen Wissenschaft. Mit bloßem Auge, noch ohne Teleskop, gelangen ihm die präzisesten Himmelsbeobachtungen, die es bis dahin gab. Prag, 13. Oktober 1601. Tycho Brahe ist zu Gast bei Graf Rosenberg. Ein kleines Fest. Es wird viel getrunken, gegessen und geplaudert. Brahe unterhält sich intensiv mit seinem Gastgeber und will das Gespräch offenbar unter keinen Umständen unterbrechen. Nicht einmal, um einem sehr menschlichen Bedürfnis nachzukommen. Einmal für kleine Jungs, würde man heute sagen. Brahe verkneift es sich angeblich mit dramatischen Folgen. Er bekommt eine Blasenentzündung und stirbt nach wenigen Tagen im Alter von gerade einmal 55 Jahren. Da geht also ein hochgeachteter und selbstbewusster Wissenschaftler tatsächlich vorzeitig zugrunde, weil er sich, vereinfacht gesagt, das Pinkeln verkniffen hat? Und das nur, um höfischen Etiketten zu genügen und nicht unhöflich zu erscheinen? Etikette, auf die er sonst keinen Pfifferling gibt? Über die er sich im Gegenteil sein ganzes Leben lang mit Vorliebe respektlos hinweggesetzt hat, um seinen eigenen cholerischen Dickschädel durchzusetzen? Ein seltsames Ende für ein erstaunliches Leben. Dänischer Hochadel mit dem Anspruch, alles exklusiv für sich selbst zu haben. Eine eigene astronomische Wissensfabrik auf einer eigenen dänischen Insel. Mit Assistenten und straff geführtem Management, eigener Werkzeuge. Sogar ein eigenes Weltensystem, von ihm selbst konzipiert. Ein akribischer Sternendetektiv, der als erster eine wirklich präzise Wanderkarte des Sternenhimmels erkundschaftet. Ein selbstbewusster Herr der Sterne. Die Berufung oder Sterne statt Pöstchen. Tycho kommt am 14. Dezember 1546 in einem Schloss auf Knutstrup zur Welt, als Spross einer Adelsfamilie, die väterlicher und mütterlicherseits zu den ältesten und einflussreichsten in Dänemark gehört. In dieser selbstbewussten Familie pflegt man allerdings seltsame Gebräuche. Als ganz kleiner Wicht, so um die 2 Jahre alt, wird Tycho offenbar von seinem Onkel Jörgen entführt. Der ist noch kinderlos und denkt sich offenbar, Tycho wäre doch ein netter Ersatz. Über den Vorfall scheint sich allerdings niemand groß aufzuregen. Und so wächst Tycho im Haus seines Onkels auf, allerdings bestens versorgt. Mit 13 geht er nach Kopenhagen an die Universität, beschäftigt sich mit Rhetorik und Philosophie und soll, so wollen es Onkel und Vater, eine standesgemäße Karriere hinlegen, einen Posten als Staatsmann bei Hofe. Tycho selbst hat freilich andere Pläne. Er interessiert sich von Anfang an mehr für Mathematik und Astronomie als für irgendwelche politischen Pöstchen, Ämter und Karrieren. Völlig fasziniert erlebt er als 14-Jähriger eine Sonnenfinsternis und ist vor allem von der Tatsache begeistert, dass man sie auf die Stunde genau vorhersagen konnte. Wie ist das möglich? Welches Geheimwissen, welche Gesetzmäßigkeiten stecken dahinter? Brahe will es ganz genau wissen. Er besorgt sich daher nicht irgendein kleines Büchlein. Nein, er kauft sich gleich das Standardwerk über die Astronomie der damaligen Zeit. Eine Ausgabe der ptolemäischen Werke. Und auch wenn er damit als Teenager vielleicht etwas überfordert ist, entscheidend ist der Wille, den Dingen mit unablässiger, hartnäckiger, wissenschaftlicher Akribie auf den Grund zu gehen. Als er eine sogenannte Konjunktion beobachtet, das Phänomen, dass Jupiter und Saturn sich von der Erde aus betrachtet am Sternenhimmel zu berühren scheinen, ist er offenbar erschüttert. Nicht über das, was er sieht, sondern über die Tatsache, dass die damals gängigen Tabellen, sogenannte Tafeln, um die Stellung der Planeten zu berechnen, um Tage, ja Monate daneben liegen. Andreas Kühne, Wissenschaftshistoriker am Deutschen Museum in München. Das war ein ganz wichtiges Movens, ihn selbst zu veranlassen, zu sagen, nein, um zu genaueren astronomischen Voraussagen zu kommen, brauchen wir genauere, korrektere Tafeln. Die müssen nicht nur um einige Sekunden, Minuten besser sein, die müssen grundlegend besser werden. Und das kann man als einen wichtigen Antrieb seines Lebensziels ansehen. Tycho gibt sich nicht mit dem zufrieden, was in irgendwelchen alten Büchern steht. Er fängt selbst an, den Himmel zu beobachten und seine Beobachtungen in Logbüchern festzuhalten. Der kaum 16-jährige Tycho kommt also schon damals zu einer bahnbrechenden Erkenntnis, dass es nur durch andauernde, genaue Beobachtungen möglich sein würde, Einblick in den Wandel der Planeten zu bekommen und zu bestimmen, welches Planetensystem das richtige sei. Für uns heute selbstverständlich, damals ein absolutes Novum. Das nackte Auge und ein Zirkel, das sind die Instrumente, die Tycho vorerst dafür zur Verfügung stehen. Bereits mit dieser Methode aber gelingen ihm Korrekturen zu den einzigen von Seefahrern benutzten Navigationshilfen, den alfonsinischen und prutenischen Tafeln. Und Brahe reist bereits in jungen Jahren quer durch ganz Europa, will Neues kennenlernen, mit anderen Gelehrten ins Gespräch kommen. Begleitet allerdings von Zwischenfällen, die auch Tychos äußere Erscheinung an zentraler Stelle stark verändern sollten. 1566. Mit einem dänischen Landsmann streitet er sich derart heftig, dass die beiden jungen Herren, wie damals üblich, sich zum Duell mit Schwertern treffen. Tycho verliert dabei zwar nicht sein Leben, aber seine adlige Nase. In späteren Anekdoten wird noch darüber spekuliert, ob sich ein Hund die Nase geschnappt hat. Wie auch immer, die Nase war und blieb verschwunden und Tycho muss für Ersatz sorgen. Er lässt sich eine Nachbildung aus Metall anfertigen und hat seitdem angeblich immer eine Dose mit einer speziellen Creme dabei, mit der er seine Ersatznase festkleben kann. Trotz des Nasendefekts, Brahes Selbstbewusstsein ist damit keineswegs angekratzt. Er setzt seine Studienreisen fort und folgt unbeirrt seinen wissenschaftlichen Ambitionen. Doch dann setzt der plötzliche Tod des Vaters Tychos Reisen und Forschen im Ausland ein jähes Ende. 1571 kehrt er nach Dänemark zurück mit der unumstößlichen Entscheidung, sich fortan ganz der Astronomie zu widmen. Am 11.11.1572 passiert dann etwas für seine Karriere Entscheidendes. Am nächtlichen Himmel erblickt er etwas, was seiner Erfahrung nach dort gar nicht hingehört. Einen hellen Stern im Sternbild Cassiopeia. Ein Planet konnte es nicht sein und ein Fixstern, so hell wie die Venus, hatte dort nie zuvor gestanden. Es ist eine Supernova und Tycho hat sie entdeckt. Diese Entdeckung wird zu seiner ersten wissenschaftlichen Veröffentlichung. De Nova Stella, über den neuen Stern, in der er alle seine Beobachtungen akribisch niederschreibt. Es ist Brahes Durchbruch, seine Eintrittskarte in den begehrten Club der Auserwählten. Fortan gehört er zu jenem inneren Zirkel der Europäischen Gelehrtenrepublik, die sich durch Reisen, Briefe, Boten und Schüler verbunden und informiert weiß. Der Name Brahe hat auf einmal Klang in wissenschaftlichen Kreisen. Die Sterneninsel oder Imperium Uraniborg. Wir, Frederik II. Etc. etc., geben allen Leuten zu wissen, dass wir aus besonderer Gunst und Gnade unserem lieben Tyge Brahe, Ottes Sohn von Knutstrup, unserem Mann und Diener, die Insel Ven mit allen darauf wohnenden uns und der Krone zugehörenden Bauern und Dienern, mit allen Einkünften, die uns und der Krone von daher kommen, zu lehen und eigen geben, dass er darauf lebe, ohne Pacht und frei von jeder Abgabe, bis an seines Lebens Ende oder, solange er Lust hat, seine mathematischen Studien fortzusetzen. Der dänische König Friedrich II. Macht Brahe hier ein sensationelles Angebot. Eine eigene Insel, Herrensitz mit Sternwarte, Geld für Instrumente und Mitarbeiter. Die perfekte Ausstattung, um zum führenden Himmelsbeobachter seiner Zeit zu werden und seine Insel zum Mekka für astronomisch interessierte Forscher und Fürsten zu machen. Das Haupthaus, die sogenannte Uraniborg, ist Wohnung und Sternwarte zugleich. Ein zweigeschossiger Palast mit weitläufigen Räumlichkeiten, mit Werkstätten zur Konstruktion seiner Messinstrumente, Bodenkammern für Studenten und einer umlaufenden Galerie zur Beobachtung mit kleineren Instrumenten. Brahe gründet mit Uraniborg letztlich eine Art modernes Forschungsinstitut mitten auf der grünen Wiese. Ein Start-up-Unternehmen, das alle wichtigen Abteilungen in einem Bau vereint. Heute selbstverständlich, damals revolutionär. So eine kompakte Wissensfabrik bringt allerdings auch eine gewisse Enge mit sich. Eine Enge, bei der man sich schnell gegenseitig auf die Nerven gehen kann. Eine Enge, die daher auch Brahes Schattenseiten offenbart, wie Felix Schmeidler bilanziert, inzwischen verstorbener Professor für Astronomie an der Uni München. Er war ein Choleriker, der sich mit allen möglichen Leuten dauernd um Dinge herumgestritten hat, sich dadurch manche Feinde gemacht hat. Unter anderem hat das dazu geführt, dass die Assistenten nie lange bei ihm aushielten und er andauernd nach neuen Assistenten suchen musste, die dann kamen, auch nur ein paar Jahre es ausgehalten haben, weil es ständig zwischen ihm und dem Assistenten Streit gegeben hat. Also er war ein Choleriker. Ein Choleriker, der aber Neugierige aus aller Welt anzieht. Die Uraniborg wird zur Besucherattraktion. Es kommen Freunde, Kollegen und Mitglieder der königlichen Familie, um Brahes Aktivitäten zu bestaunen. Schon bald ist Expansion angesagt. Tycho Brahe baut 1584 auf einem kleinen Hügel eine weitere Sternwarte, die er Stellae Burgum, dänisch Sterneborg, nennt. Alle Instrumente sind dort, um sie möglichst gegen den Wind zu schützen, in unterirdischen Räumen aufgestellt, sodass nur die Dächer aus dem Erdboden hervorragen. Und weil Brahe schließlich auch die Publikation seiner Schriften genau überwachen will, werden im Laufe der Jahre auf der Insel nicht nur eine Druckerei angelegt, sondern gleich noch eine Papiermühle dazu, um immer druckfrisches Papier auf Lager zu haben. Somit war die Wissensfabrik komplett und Tycho Brahe der unangefochtene Chef des Betriebs. Doch wie kann man mit bloßem Auge, ohne Teleskop, das wurde erst 1608 erfunden, überhaupt ansatzweise präzise Himmelsbeobachtungen durchführen? Da waren zum einen die Messinstrumente, die dazu dienten, die Positionen und Bewegungen der Sterne und Planeten anhand von Winkelmessungen zu bestimmen. Immer sobald es Nacht wurde, das Wetter gut war und der Blick frei auf einen prächtigen Sternenhimmel, wurden die Kuppeln geöffnet. Brahes Gehilfen gingen aufs Dach und begannen wie mit einem Zielfernrohr oder Gewehrlauf die Sterne anzupeilen. Maßen mit Sextanten und Quadranten den Winkel zwischen zwei verschiedenen Sternen oder den Winkel zwischen einem Fixpunkt auf der Erde und einem Stern. Hier erweist sich Brahe zum einen als genialer Praktiker und großartiger Konstrukteur, zum anderen aber auch als brillanter Logistiker. Er führt ein straffes Regiment. Der Wissenschaftshistoriker Volker Bialas: Das sind ja Beobachtungen, die nicht von einem Einzelnen ausgeführt wurden, sondern ein ganzes Team, würde man heute sagen, hat da mitgewirkt. Jemand hat also durchgeschaut durch die Visiere, ein anderer hat die Uhrzeit abgelesen, ein dritter hat Protokoll geführt und Brahe hat sozusagen wie ein Dirigent seines Orchesters, der Beobachter, hat Regie geführt, hat den Stab geführt und das alles zusammengenommen, also der Plan der Beobachtung, die Durchführung der Beobachtung, vor allen Dingen aber die instrumentelle Ausstattung hat zu dieser unglaublichen Genauigkeit geführt. Einer für die damaligen Verhältnisse geradezu sensationellen Genauigkeit, die letztlich aber an eine biologische Grenze stieß, die Leistungsfähigkeit des menschlichen Auges, die Brahe mit auch noch so präzisen Messinstrumenten nicht mehr hätte steigern können. Dennoch gelingt ihm damit Erstaunliches. Die erste Kartierung des Himmels mit brauchbarer Auflösung. Eine Art Wanderkarte, auf der ja auch sechsspurige Autobahnen, die größten Seen und breitesten Flüsse verzeichnet sind und sogar Waldwege und Hasenpfade minutiös erfasst sind. Das tychonische Weltbild oder Brahes Mittelweg. Brahe begnügt sich nicht damit, den Himmel einfach nur fleißig zu beobachten. Er nutzt diese Daten auch, um weitgehende Schlüsse zu ziehen und beispielsweise das alte aristotelische Weltbild zu verabschieden. Aristoteles hatte die Welt noch in zwei Bereiche eingeteilt: die himmlische, unveränderliche Sphäre auf der einen, die irdische, vergängliche auf der anderen. Doch Brahe beobachtet Kometen, die gleichsam von der himmlischen in die irdische Sphäre eindringen. So strikt voneinander getrennt konnten beide Welten folglich gar nicht sein. Und wie steht Brahe nun zur zentralen Frage, wer dreht sich um wen? Die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde? Das alte ptolemäische System mit der Erde als Nabel der Welt konnte Brahe nicht überzeugen. Mit den revolutionären Ideen eines Kopernikus, die schon seit Jahren auf dem Markt waren, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Zentrum des Universums steht, auch damit hatte Brahe seine Probleme. Und dann der drohende Konflikt mit den Theologen, die der Gedanke an eine Erde, die nicht das Zentrum der Welt wäre, auf die Barrikaden bringen würde. Brahe schlägt einen sehr eigenwilligen Mittelweg ein. Volker Bialas. Brahe war Protestant und sah genau diese Schwierigkeit, die mit dem kopernikanischen Weltsystem zusammenhing. Und so suchte er nach einer Lösung, die auch seinen eigenen Glauben als überzeugter Protestant befriedigen konnte. Und so kam er zu einer Art vermittelnden Lösung, dass eben die Planeten um die Sonne laufen, aber die Sonne mit den um sie herum laufenden Planeten um die ruhende Erde im Zentrum. Und damit waren sozusagen die strittigen Bibelstellen erfüllt. Erde steht und die Sonne läuft herum, Buch Josua. Und damit konnte Brahe also bestehen gegenüber den Anforderungen und Ansprüchen der Kirche und auch vielleicht auch gegenüber seinem eigenen Gewissen. Brahe veröffentlicht sein Modell 1588, zufällig genau in dem Jahr, in dem König Friedrich II. Von Dänemark stirbt. Ein heftiger Schlag für Brahe, denn Friedrichs Nachfolger, der junge König Christian IV., hat so seine Probleme mit dem dickköpfigen Sternenjäger. Andreas Kühne. Friedrich II. Kannte persönlich Brahe schon sehr lange und konnte mit dem durchaus abweisenden, herrischen, leicht arroganten Charakter umgehen. Der junge König konnte das nicht. Der fühlte sich düpiert und hatte wenig Sympathie für Tycho Brahe. Das führte auf Dauer dazu, dass der junge König die Unterstützung nicht abrupt, aber Step by Step eingefroren hat. Und als dann auch noch die Bauern auf der Insel sich zunehmend über Brahes Tyrannei und Unterdrückungsmethoden beklagen, ist der Bruch da. Auch Tycho selbst hat offenbar von den Reibereien die lädierte Nase gestrichen voll. Er verlässt mit seiner Familie die Insel mit Sack und Pack. Möbel, Instrumente, Bücher, Druckerpresse. 1599 lockt eine Einladung von Kaiser Rudolf II. Nach Prag. Das Finale oder von Quecksilber, Mord und anderen Gerüchten. Tycho Brahe wird zum Hofmathematiker ernannt, bekommt das nördlich von Prag gelegene Schloss Benátky und engagiert zwei Assistenten. Einer davon ist ein gewisser Johannes Kepler, den Brahe offenbar besonders schätzt. Eine Besonderheit, denn ansonsten lässt Brahe kaum jemanden neben sich gelten. Und Kepler hat vermutlich schnell erkannt, dass Brahe für ihn von entscheidender Bedeutung sein sollte. Galt Brahe inzwischen doch als der erfahrenste Astronom seiner Zeit. Und Brahe war sich darüber im Klaren, dass Kepler ein genialer Kopf war, der es nicht mehr nötig hatte, Schulstunden beim Meister zu nehmen. Volker Bialas. So ist das Verhältnis Brahe zu Kepler also nicht der eines Lehrers zu seinem Schüler, sondern eher eines etwas älteren, erfahrenen Astronomen zu einem jungen Gelehrten, der erst dabei ist, die große Bühne der Wissenschaft zu betreten, der aber bereits seine Visitenkarte abgegeben hat. Hier kommt Johannes Kepler, der größte theoretische Astronom dieser Zeit, wie sich bald herausstellt, und ich, Tycho Brahe, der größte empirische Astronom seiner Zeit, reiche sozusagen den jungen Gelehrten die Hand. Auch das ein sehr schöner Charakterzug übrigens bei Tycho Brahe. Ein Charakterzug, der allerdings leicht getrübt wird. Denn Brahe weiß natürlich, dass Kepler auf seine Beobachtungen angewiesen ist. Hält genau diese Beobachtungsschätze aber erstmal unter Verschluss, beziehungsweise spendiert dem jungen Kollegen gerade so viele Daten, wie der braucht, um Brahes Arbeitsaufträge zu erledigen. Den kompletten Zugriff auf Brahes stattliche Bände hat Kepler erst nach Brahes Tod. Und der kommt dann schneller als erwartet. 24. Oktober 1601. Das Gerücht, dass Kepler mit etwas Quecksilber nachgeholfen habe, können spätere Obduktionen ins Reich der Fantasie verweisen. Viel wahrscheinlicher ist, dass Tycho Brahe an den Folgen einer Blaseninfektion gestorben ist, vermutlich nachdem er sich bei einem Bankett aus Höflichkeit den Gang zur Toilette verkniffen hat. Als letzten Willen hatte Brahe noch die Hoffnung ausgesprochen, Kepler möge sich doch bei der Ausarbeitung seiner Theorien an das tychonische und nicht an das kopernikanische Weltbild halten. Ein Versprechen, das Kepler nun als Brahes Nachlassverwalter und Nachfolger zwar zunächst respektiert und in einigen Berechnungen auch aufgreift. Letztlich ist Kepler aber gerade durch Brahes langjährige, hartnäckige und systematische Himmelsbeobachtungen in der Lage, das tychonische System zu widerlegen und das kopernikanische zu präzisieren. Brahe wird so letztlich zum Vermittler zwischen Mittelalter und Neuzeit. Zum Begründer einer neuzeitlichen Wissenschaft. Andreas Kühne. Auf den einfachen Nenner gebracht, wissenschaftstheoretisch einer der Begründer unserer modernen Naturwissenschaft. Und warum? Weil, wie er einmal selbst geschrieben hat, er wollte lieber auf die eigens gemachte Erfahrung bauen, als auf, das schreibt er an einer Stelle wörtlich, als auf die Erfahrung irgendeiner anderen Autorität. Er ist nicht der Einzige, der diese These vertritt, aber einer der wenigen, der sie auch wirklich verifiziert wissenschaftlich und der durchaus eine kämpferische Position einnimmt. Doch während Tycho Brahe die Fachwelt immer noch begeistert, die Augen manches Wissenschaftshistorikers immer noch aufblitzen lässt, hat er ein breiteres Publikum nie erreicht. Hatte der straffe Organisator seiner kleinen Astronomiefabrik auf der Insel Van am Ende also eine wesentliche Abteilung vergessen? Die Abteilung für Public Relations? Ein Imageberater würde heute diagnostizieren, ein absoluter Mangel an Verurteilungen und Verbannungen, umstürzlerischen Entdeckungen und revolutionären Thesen, die erstens allgemein verständlich wären und zweitens dazu geeignet, die Massen in Ekstase zu versetzen. Zu wenige knisternde Scheiterhaufen, die blasphemischen Ketzern den Schweiß auf die Stirn treiben. Brahe hätte den Berater wahrscheinlich hochkant rausgeschmissen und gerne auf derartige PR-Aktionen verzichtet. Ein Mann von dänischem Adel hatte das einfach nicht nötig. Tycho Brahe, der Herr der Sterne. Martin Schramm hat den Wissenschaftler porträtiert, der mit seinen präzisen Beobachtungen des Himmels die neuzeitliche Astronomie auf solide Beine stellte. Gesprochen haben Franziska Ball und Andreas Neumann. Ton und Technik Miriam Böhm. Regie Rainer Schaller. Redaktion Thomas Morawetz. Eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen.